Erst denken, direkt jedes einzelne Wort nieder und daraus wird mein Psalm. Erst denken. Psalm ist direkt jedes einzelne Wort nieder. Ein Gedankengang nicht. Und daraus wird mein Psalm. Psalm ist ein Gedankengang, nicht? Oh Gott. Ich wollte dir etwas schreiben. Es gelang mir nicht bisher. Jetzt, wo ich die Überschriften entfernt habe, komme ich weiter. Bei allem, was ich mache, ist der Refrain sehr wichtig. Wenn ich schreibe, tue ich es gern und etwa so. Du bist mein Kamerad und meine Bezugsperson. Und über dir kommt niemand. Liebesbriefe ans Personal von Anna Pein. Musik Sabine Wortmann, Regie Oliver Sturm. Weißt du, Annegret, manchmal ist es so. Weißt du, Annegret, schreibe manchmal ist es so. Ohne da schreibe ich, doch. Ohne zu wissen. Und doch. Und ich schreibe drauf los. Nicht in Etappen, sondern mit dem Verstand. Und ich hoffe, dass ich einen habe. Ich muss mein Leben lang hier bleiben. Ich muss mein Leben lang hier bleiben. Zu mir geben Sie jede Abhilfe der Freundlichkeit Ihrer und sagen, was wollen Sie denn mit einer Wohnung? Sie kommen vor Einsamkeit um. Und Sie haben recht. Jutta? Jutta? Mein Lieber. Momentan wünsche ich mir gar nichts, nur dich, auf einer Insel ohne Lärm. Das Vogelgezwitscher stört nicht mein Image, es ist die Sprache für unseren Ruf. Jutta, bist du schon im Bett? Hallo? Wir sahen uns nicht. Meine Blicke steigen zu den deinigen hin und keiner kann etwas dazu. Ich wünschte, es würde bei mir ruhiger werden, aber nein. Wir warten, auch mit und gegen den Wind. Deine Jutta. Es ist heute, noch vor Mitternacht, ein Tag wie jeder andere und doch ein bisschen anders. Fahre in Gedanken neben all den Menschen her, die in sanfter Allgemeinheit ihr Leben meistern. Wir hängen an einem Strick, und jeder hängt am seidenen Faden. Oh. Nee, bleib sitzen. Ich heb schon auf. Hier. Komm, wir rauchen eine. Was hast du denn gemacht heute? Zeig mal. An dir geschrieben und gemalt. Die Venus rechts. Und den langen mit dem Schweif. Diesen Stern in Grau. Da hätte noch links etwas hingemalt werden können oder geschrieben, aber die Zeit ist knapp. Ein hängendes Wahrzeichen zwecks der oberen Begrenzung ist der Mond. Er trägt ein gelbgraues, schattenspielendes Schweifkleidchen. Und der Mond selbst, wenn man richtig schaut, ein Gesicht. Und das hier? Was ist das? Naja, ein Elefant. Ein Elefant. Auf einem Schlafrock liegend, in seinem Gehabe. Die Schaulust in einem Zirkus ist enorm. So. Ist gleich 12:30. Ich muss mal meine Runde machen. Willst du nicht bald ins Bett, Jutta? Wie spät ist es denn? Etwa jede zweite Stunde geht er durch den Flur. Hinter den Türen wohnt der Schlaf, eingesperrt in einen schwarzen Brunnenschacht, versiegelt mit Chemie. Dunkel ist es im Flur. Die Lichtreflexe der Nachtbeleuchtung spiegeln sich auf dem glatten Linoleum des Fußbodens. Hinten in der Ecke ein verschwommenes Ding. Stehlampe? Gummibaum? Mensch im Nachthemd? Er stupst den Lichtschalter, pling, pling, das Neon. Da ist nichts. Dienstvorschriftlich schneidet er das in zweistündige Intervalle. Er wandert auf und ab wie ein Zeitzeiger. Notwendig ist das. Er trägt die Uhr bei sich und die Chemie, geschweißt in Plastik, umhüllt von Zucker. Und immer gibt es Anspruch, der will erfüllt werden. Offene Fenster. Kalt, Stefan, kalt. trockene Lippen. Durst, Stefan, Durst. Dunkle Träume. Licht, Stefan, Licht. Sie haben gelernt, die Bewegung vor ihrem Bett, die Berührung ihres schlafenden Körpers als tröstlich zu empfinden. Der Schatten an der Wand heißt hilfreich und gut. Seine Hände schieben den schweren Stein vom Brunnen. Sie fragen, wie spät ist es denn? Nie sind sie zufrieden mit seiner Antwort. Immer ist es erst oder schon. Wie spät ist es denn? 4:20. Erst? Augen zu. Klaus? In ihrem Zimmer ist es nachts nie richtig dunkel. Sie lässt immer ein kleines Licht brennen, dessen Schein auf ein Foto fällt, das auf ihrem Nachttisch steht. Es ist das Foto von einem leeren Kinosaal. Klaus? Jutta! Klaus? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier! Darfst die Augen wieder aufmachen. Oh! Oh! Gefällt's dir, hä? Kleine? Ja. Ja, und wie, Klaus? Das ist ja riesig. Schnieke, wa? Unser Kino. 668 Plätze. Und guck mal, oben machen wir eine Glasdecke mit Beleuchtung. Und eine große Leinwand für CinemaScope. CinemaScope. Marilyn. Nehmen Sie die Decke um und ziehen Sie die nassen Sachen aus. So. So. Ein bisschen zu elegant für die Wildnis. Ich habe leider nichts anderes anzuziehen. Legen Sie sich hin. Kommen Sie, kommen Sie. Aber Herr Klausenberg. Komm, Jutta. Legen Sie sich hin. Oh ja. Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Noch nicht mal Baldrian-Tabletten. Hab ich nicht gebraucht. Ich mach mal den Vorhang auf. Guck mal, die Sonne scheint. Nach und nach, es ist morgen, die Nacht vorbei. Sie schliefen, die Vöglein. Heute regnet es. Die Würmer, auch Maden, treten hervor. Sie lassen sich besiegen. Es ist nicht so einfach, wenn die Kleinen aus ihren Häuschen kommen. Es muss schön sein, ins Helle zu kriechen. Das tut gut. Und beiläufig tust du mir bis zum letzten Grade gut. Ich verehre dich sehr. Auch bin ich von dir begeistert. Mit dir könnte ich sehr gut leben und wäre immer da, dir eine kleine Freude zu machen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht liegt dir verborgen. Doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Weckt mich auf und kommt herein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht liegt dir verborgen. Doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Weck mich auf und kommt herein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Weck mich auf und kommt herein. Kaffee? Ja. Ja. Lilly schaut auf den Dienstplan, mit wem sie morgen Spätdienst hat. Oh, nee. Morgen spät mit Judith. Dann fragt sie, wie die Nacht verlaufen wäre. Nichts weiter Besonderes, sagt Stefan. Alles ruhig und friedlich. Dagmar fragt, ob schon alle wach sind. Schon alle wach? Martin noch nicht, aber sonst ja, sagt Stefan. Frau Linde sei unter der Dusche und Jutta? Sitzt schon seit 5:45 am Tisch. Obwohl sie die halbe Nacht geschrieben habe. An dich natürlich. Na klar, an wen denn sonst? Lieber Stefan. Wir sahen uns nicht. Zeig mal. Meine Blicke steigen zu den deinigen hin und keiner kann etwas dazu. Ich wünschte, es würde bei mir ruhiger werden, aber nein. Von dem Rauch der Blumen. Ich hatte sie gepflückt, nur eine zu erhaschen. Es ist meistens die Rose der Frau. Der Mann eine Nelke im Knopfloch trägt. Oh oh, Stefan und Jutta. Es ist wieder ein Wortgewandel in meinen Worten. Es ist wieder ein Wortwandel in meinen Worten. Meine Gedanken, sie ziehen von mir ab. Ja, meine Gedanken, sie ziehen von mir ab. Man kann sie nicht flicken, nur wachsam sein. Habe dich unsagbar lieb. Es fallen Blümlein vom Himmel ins Gartenhaus. Sie säen ihren Samen dicht vor den Wald, auf das Blumensprießen. Kommt Stefan heute? Stefan ist ihr ganz persönlicher Held. Wann heiratest du sie endlich? Was kann der Adler in der Luft dafür, sagt Stefan dann immer. Was kann der Adler in der Luft dafür, dass man ihn am Boden bewundert? Jetzt nur mal, um mich in den Gedanken von Frau Kiezmann zu äußern. Sie weiß ja, sagt Dagmar, dass sie ihn nicht kriegen kann. Er sei ja vergeben. Das weiß Jutta ja auch. Ist in Ordnung, kann sie mit leben. Unser aller Schicksale sind uns beiläufig vorgezeichnet. Klausenberg. Psst, Jutta, nicht erschrecken. Es war einmal. Ein Prinz, er liebte seine Prinzessin so sehr, sodass er es wagte, zu ihr ins Schloss zu kommen. Beim Ausziehen der Kleider ist alles gelungen. Viele Kaiser und Könige zuvor ließen sich von den Kammerzofen ausziehen. Klaus? Da, hier bin ich. Mein lieber Scholli, wie bist du denn reingekommen? Windiger Dufte, dass du mir eine Wanne eingelassen hast. Die ist für Mutti. Komm, ausziehen. Bist du plemplem? Ja, dann muss ich dich aber ausziehen. Der Klaus. Na los, komm. Nee, ich auch. Nee, lass das. Mann, lass das, du Spinner. Nein, lass das. Du bist doch... Nein, Klaus. Jutta, wo bleibst du denn? Ich komme gleich. Dein Wasser ist noch nicht heiß. Aber ich bin schon heiß und komme gleich. Auch nicht. Mach schnell, Klaus, bitte. Ja. Was ist das denn? Raus! Raus! Jutta, du bleibst hier. Ich lernte gleich mit etwas über 18 Herrn Klausenberg kennen. Ich lernte schon etwas über 18 Herrn Klausenberg kennen. War ja noch ein Kind. Und da sagte der Klaus... Hier kannst du nicht mehr bleiben. Wegen meiner kranken Mutti war das. Rheuma und Gicht. Und diese Gicht war verknorpelt. Und sie hat immer geschrien vor Schmerzen. Und mein Vater? Tag für Tag hinter den Büchern. Und kein liebliches Wort. Du musst da raus, Kleine. Komm, ich nehme dich mit zu mir. Das Modell der AEDLs nach Krowinkel basiert auf dem Modell des Lebens nach Roper. AEDL. Aktivitäten. Existenzielle. Erfahrungen. Des. Lebens. Dieses konzeptuelle System der fördernden Prozesspflege entspricht unserem Selbstverständnis des Klienten als Kunden einer Pflege- und Betreuungsdienstleistung. Nur beim Klaus. Ja, ich hatte nur den Klaus. Und wir hatten ein Kino. Und dann war noch was anderes dazwischen und das ging 2,5 Jahre. Und da haben wir uns, wie soll ich sagen... Ja, alle drin. Und der Macker riffert sich seinen Flasch. 1,5 Fullstack weg, wa? Zwei Dreien bekommen. Flop Dame 3,8. Ja. Turn Dame. Ja. Full House. Full House. Wieder alle drin. Und wieder ein Fullstack weg. Erstmal gegen zwei Damen. Und der Pot ist weg. Und er hat mich verpokert. Scheiße. Revanche? Ich hab nichts mehr. Aus der Klaus. Aber du schuldest mir was. Mir auch. Hallo? Ah. Na? Die Sonne geht auf. Na, ihr? Ich glaube, ich nehme auch Naturalien. Wie mein? Na, guck doch mal, wer gekommen ist. Kommt allerseits. Stört gerade. Nö, nö, Fräulein Jutta. Das Gegenteil ist der Fall. Hallo, Kleine. Na, sitz dich doch. Ein Gläschen Sekt, hä? Ja, gerne. Rastloses Auf- und Abgehen, Trippeln auf einer Stelle, Kontaktaufnahme in Form von Stößen. Waschen in falscher Reihenfolge, mehrfaches Waschen bestimmter Körperteile. Ablehnung von Körperkontakt, kein Gespräch mehr möglich, anhaltendes Schreien. Nächtliches Herumirren, sich in fremde Betten legen. Jutta, das ist der Fritz. Das ist jetzt ein Witz. Nein. Nein, nein, das ist der Fritz. Im Gebirge, am Wassergerinnsel, wächst die Gebirgsrose auf. Mein Leben war so ähnlich, mit schweren Dornen auf dem Kopf. So ist das Leben. Unser aller Schicksale sind uns beiläufig vorgezeichnet. Mir geht es darum, dich innerlich vor mir zu sehen, wie in einem Film. Und sei es nur ein kleiner Hauch. Diese Schufterei hier hört jetzt für dich auf, Kay. Ich hab nichts dagegen. Du wirst Brillanten im Haar haben, Rubinen an den Fingern. Und Löcher in meinen Schuhen. Ich meine es ernst. Du wirst Kleider tragen wie eine Königin. Aha. Und darin aussehen wie eine Göttin. Wie willst du das schaffen? Wie willst du das schaffen? Mit deinem Kartenspiel? Ist gar nicht mehr nötig. Ich habe es nämlich schon geschafft. Ich verstehe kein Wort. Ich habe eine Goldader gewonnen, die so ergiebig ist, dass wir reiche Leute sind. Ja, habe ich dir eigentlich gesagt, dass er mich auf die Straße geschickt hat? Das ging alles gut. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass er mich auf die Straße geschickt hat? Das ging alles gut, diese 2,5 Jahre. Und ich habe mir mein eigenes Boot gebaut. Komm schon, Mausi, mach's mir auf Französisch. Was willst du denn haben? Auf Französisch? In den Jahrhunderten nach Christi Geburt trug man Gewänder. Auch ein Lendenschurz für das Teil des Mannes war dabei. Und so verlor er sein Schamgefühl. Ich kann dir auch... Quatsch nicht, blas lieber. Und die Frau? Ein Feigenblatt. Die Zungen der Mäuler wollten es so. Na, sage mal, schämt sie sich? Prostitution. Waren ja nur 2,5 Jahre. Ich war noch ganz, ganz jung gewesen. Und in diesen 2,5 Jahren haben wir ganz viel Geld verdient. Und da konnten wir uns ein Kino kaufen. Lieber Stefan, es gibt auch den Fluss ohne Wiederkehr. So wie einst, als wir darin baden gingen. Es war gerade kein Sog. Dies kann mit einem Messgerät ausgerechnet werden. Deine Jutta. Schauburg hieß das Kino. In der Schwedenstraße. Schauburg am Wedding in der Schwedenstraße. Liebe Gäste, wir freuen uns sehr, Sie am heutigen Abend zum Eröffnungsfilm mit neuester Technik modernisierten Lichtspielpalast Schauburg willkommen. Allzeit gut Licht, gut Ton und volle Kassen. Vorhang auf! Entschuldigung. Anscheinend ein kleines Problem. Einen Moment bitte. Oh Gott, wieso geht denn das jetzt nicht? Was ist denn das? Ach doch, wieso geht das denn nicht? Jutta, verdammt, der untere Schalter! Oh, na endlich. Also angefangen haben wir mit Heimatfilm, weil Klaus das erstmal versuchen wollte für die alten Damen. Die wollten wir reinziehen zu uns ins Kino. Und das ging nicht. Und nun mussten wir das leider Gottes mit Halbstarken versuchen. Die Halbstarken. Mein Freund, wer wird denn gleich an die Wette gehen? Meine Olle, ey. Greife zur AB. Dann geht's Eis und Wetter. Frohe Herzens genießen. Frische Waffeln. Limonade. Eiscreme. Waffeln, Limonade. Darf man das mal anfassen? Ah! Klaus! Sie ist örtlich und persönlich orientiert, sie kann verbal kommunizieren, kann hören und sehen. Im Himmel ist Jahrmarkt mit den Englein. Sie warten zwischen den Wolken, die hoch oben in der Sphäre sind. Bei Taureif tropfen sie bis zur Erde. Aus den Dächern rast es sehr leicht. Dornsteine. Dieses ermögliche ich. Sean hat nichts mit dem Dorn zu tun. Das ist nur eine Verstümmelung der Schreibart. Als nächstes muss beschrieben werden, was sie nicht kann. Zum Beispiel verlangsamtes Denken, Konzentrationsstörungen, optische und akustische Halluzinationen sowie Wortfindungsstörungen. Ah! Klaus! Hey, jetzt mal Feierabend hier, ja? Die Indianer nennen ihn den Fluss ohne Wiederkehr. Sie werden gleich selber merken, warum. Die Indianer nennen ihn den Fluss ohne Wiederkehr. Sie werden gleich selber merken, warum. Mit der Zeit gewöhnt man sich sogar an die Gefahr. Mit der Zeit gewöhnt man sich sogar an die Gefahr. Kay! Du kleiner Bücherwurm, lebst mit deinen Schluchten durch meine Geschichten hindurch. Mein Wurm, du hast wieder Glück. Du arbeitest dich durch bis zum ruhigen Punkt. Und dieser Pool ist einzigartig in der Welt. Dadurch entsteht die Allmacht der Natur. Die Menschen gehören mit zum Fluss in rasender Geschwindigkeit. Ist ein aktueller Tagesstrukturplan für Jutta Kietzmann eingetragen? Wurde die Zielsetzung überprüft und dokumentiert? Frühling ist Frühstück. Sommer ist Mittag. Herbst ist Kaffee. Winter ist Abendbrot. Im Frühling gibt's Frühstück. Um 8 Uhr früh füllt sie die Schüssel mit Futter und wechselt das Wasser. Im Sommer gibt's Mittagessen. Um 1 Uhr Mittag säubert sie das Katzenklo. Im Herbst gibt's Kaffee. Um 4 Uhr Nachmittag saugt sie die Haare vom Kratzbaum. Im Winter gibt's Abendbrot. Um 7 Uhr abends füllt sie die Schüssel mit Futter und wechselt das Wasser. Mittagessen steht ihr aber nur 2-mal die Woche zu, sagt Dagmar. Also nicht jeden Tag. Denn die Krankenkasse würde das nicht zahlen. Aber sie kriegt trotzdem. Weil wir machen ja jeden Tag hier Essen für die anderen. Mittagessen! Frau Linde hat Kartoffeln geschält. Herr Engel deckte den Tisch. Frau Rossi spuckte auf den Tisch. Herr Heise wischte den Tisch wieder ab. Frau Kietzmann rührte die Kirschen in den Quark. Frau Landowski wurde gefüttert. Wie bitte? Ihr wurde das Essen angereicht. Wir laufen auf uns zu und sagen, kleiner Mann, was nun? Es ist, als würde Hans Faller da experimentieren. So richtig klug kann man aus Menschen in der Gemeinschaft nicht werden, wenn man gruppiert ist. Da ist Gift drin. Man will mich vergiften. Aua! Bist du nicht ganz dick, du fette Kuh? Stationsküche. Was ist denn los? Frau Landowski hat Pflegekraft 1 in den Finger gebissen. Ich lass mich hier nicht vergiften. Geht das wieder los? Scheiße, das blutet. Er ist es, Christus, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Und der Geist ist es, der es bezeugt. Sie haben bezeugt. Also das Gefühl, vergiftet zu werden? Das ist kein Gefühl, das ist die Wahrheit. Oh Gott, nee, das ist ja furchtbar. Tu nicht so unschuldig. Wer, ich? Ja, du. Ich habe gesehen, wie du die Kirschen gewaschen hast. Ich hab dich nicht vergiftet. Sowas kann ich doch gar nicht. Ich habe die Anweisung an dich gehört. Hör auf damit! Es kommt mir so vor, als ob sie jetzt sehr aufgeregt sind. Kann man mal in Frieden essen hier? Warum konnte ich die Stunde erwarten, wo sich die Gelegenheit... Halt die Schnauze, Herr Engel wurde handgreiflich gegen Herrn Heise. Pflegekraft 1 trennte beide Bewohner. Raus hier! Raus! Ja, so ist. Kann dem Pflegebericht situationsgerechtes Handeln mit Uhrzeit und Handzeichen entnommen werden? Sehen Sie mal. Setzte man Grenzen bei aggressivem Verhalten? Wurde mit Hilfe klientenzentrierter Gesprächsführung interveniert? Hoffentlich erstickst du bald an diesem Matsch, den du da immer frisst. Es erhielten Bedarfsmedikation Frau Landowski eine Tavor, Frau Kiezmann eine Diazepam. Erstmal bleibe ich hier, weil meine beiden Freunde hier sind, der Stefan und der Heise. Und weiter nehme ich mir keinen anderen Mann. Die Kirschen werden vom Baum gepflückt und gleiten aus der Hand. Das Rot ihrer Knospen ist wunderbar. Der Duft steigt in die Nase. Das schwirrt zum Gehirn in einer besonderen Art. Gestern ist längstens schon vorbei. Heute ist ein schöner Tag. Er wird wieder mit mir. Die Hunde bellen vor lauter Überlebenstruss. Nach dem Frühstück gehe ich raus. Geld verdienen. Schöne Montbijou Park. Ist schön, der Montbijou Park. Biene Maja kehrt den Blütenstaub zusammen und summt zu den Waben des Häuschens hin. Ostern rückt immer näher, wie jedes Jahr. Die Windböen machen die Häuser entzwei. Die Risse an den Hauswänden werden von Maurern repariert. Auch sie singen ihr Lied vom Glockenturm. Der Frühling ist da. Die Kinder zielen mit dem Ball auf den Kopf des anderen. Der Zug fährt ins Tal mit Elan. Da hinten kommt die kleine Frau. Täuberich 1. Hey, hey, hey, hey. Täuberich 2. Da ist sie ja wieder. Täuberich 3. Unsere Dame von Parkbank Nummer 2. Täuberich 2. Liebster Stefan, die Taube hält ihr Schnäbelchen zwischen den Flügeln. Erwärmen kann es sich nicht, da es aus Horn ist. Besonders in den grünen Parkanlagen fliegen die Täuberiche in den Bäumen von Ast zu Ast. Und bei den Baumborgen finden sie Würmer und tun sie in deinen kleinen Vogelbauch hinein. Pfft, zarter Sex. Guten Morgen, Jutterlein. Guten Morgen. Hallo, schöne Frau. Hallo. Na, auch wieder hier? Na klar. Hallo Süßer, kommst du mit? Na komm schon, na komm. Hallo Süßer, kommst du mit? Hey, Großer. Na komm. Na, kommst du? Zieh mal die Pumps an, die roten. Ich bin frei, wie ein Vogel im Winde. Und dann dazu rosa-rote Pumps. Grad das, was mir fehlt, das krieg ich geschenkt. Hier hast du. Komm, ich mach mir eine eigene Uhr ab. Hier hast du sie. Ich mach sie dir um. Oh, danke. Ist nicht wahr. Und dann kommt noch ein sehr netter Herr. Dann kommt noch ein sehr netter Herr, der mir die ganze Garderobe geschenkt hat von seiner verstorbenen Frau. Da war sie schon tot. Das helle Kleid, daran habe ich sie immer so gern gesehen. Das hat ihr so gut gestanden. Sie haben genau ihre Figur. Mein Beileid. Wie viel hast du eingenommen? Eine Menge. His river. Und dann haben wir gemerkt, dass das Kino gar nicht so viel so gut ging. Und dann haben wir gemerkt, dass das Kino gar nicht so gut ging und nicht so viel brachte. Und da musste ich morgens 8:30 auf die Straße, die Ranke-Meinecke-Straße, Joachimsthaler. Da standen die anderen Mädchen und musste noch 1-2 Männer mit zubekommen. Krieg schon wieder schwer Luft. Hochanständig. Ich war ja auch eine Traumfrau. Ist alles ruhig und sanft vor sich gegangen. Stand up, stand up. Right yes? There. Yes, stand up. All right. Okay. Look. Give me a piss. What? Pee, please, right. What? I said pee. What do you say? I said pee. Here. Oh, like that. Here, oh. Right into my mouth. Pee, no. Hey, where are you going? No. No, don't get yourself dressed. You stay right here. Stay right here. No. Außer mit einem Engländer. Mit dem hatte ich Ärger. Da wollte ich nicht so, wie er es wollte. Habe ich nicht mitgemacht. Lassen Sie mich come back here right away. All right, I've had it. These fucking German little swallons. I've had it with you. I don't want it anymore. An Stefan, meinen großen Meister. Mir träumt so allerhand auf der Bank. Hans im Glück, seine Ruder er schwenkt. Komm, kleines Bübchen, gib Acht auf das Ruder. Jutterlein! Jutterlein! Jutterlein! Und heute, da treffe ich die netten Leute. Und der ist abends in einer Aula in der Deutschen Oper und der spielt da Posaune oder Kontrabass oder Posaune. Hochmusikalisch, die Familie. Gestern kam er an, sagt er... Jutterlein! Kommt er von hinten. Wie geht's dir denn, sagt er. Ich bring dir morgen was mit. Und morgen bring ich dir was mit, Mausi. Weil er immer so nett mit mir spricht. Ich bin nett. Schade, dass was mit ihm ist. Körperlich kann man mit dem nichts mehr machen. Der will keine mehr. Aber ist wirklich schade drum. Der Mann ist erst 60 Jahre. Der ist im besten Lebensalter. Da müsste man was tun, wenn er bereit ist der Frau gegenüber, dann würde das wenigstens klappen und dadurch entsteht eine wahnsinnige große Liebe. Nach dem Verdienst, es regnete, kam eine Herrschaft mit einem Stativ, das heißt Bild ab, setzte sich zu mir. How are you, my dearest? You are from Hollywood, I presume? Oh, seine Manieren. Ja, er hatte mit der Filmerei zu tun, aber nicht am Theater. Ich finde beides hervorragend. Überhaupt, dass beides eine tolle Sache ist. May I introduce myself? My name is Otto Preminger, director of the movie River of No Return. Ja, habe ich gesehen, den Film mit Marilyn Monroe. Die schönen alten Filme. Hat der Russe alles beschlagnahmt beim Mauerzug. Okay, ma'am, no problem. Quiet on the set. Rolling. Speed. 37, take 1. Action! Also, was soll das Ganze? Warum spielen Sie mir eigentlich Theater vor? Sie wissen doch, Frauen spielen gern Theater. Außerdem bin ich Schauspielerin. Ich glaube, ich kenne Sie einigermaßen. Ich glaube, ich Sie auch. Ah, was halten Sie von mir? Ich habe es Ihnen doch eben gesagt. Frau Schale, guter Kern, wie es so schön heißt. Ein bisschen Theater scheinen Sie auch zu spielen. Sie könnten sehr nett sein, wenn Sie nur wollten. Sie könnten sehr nett sein, wenn Sie nur wollten. Cut! Print it, it's perfect. Und seit langer Zeit ist wieder der Direktor gekommen. Hab ihn geschrieben, immer bei mir gehabt. Jetzt kommt er bald wieder, immer in den Park. How are you, my dearest? You are from Hollywood, I presume. Der Direktor hat einen schönen, aber sehr schweren Beruf. Drum bringt er immer etwas Cognac mit. Und 2 kleine Gläser. Für ihn 1 für mich. Öfter wie ich das mache mit dem Alkohol, habe ich ein Versteck. Alle hier sagen, ich weiß Bescheid. Und da kaufe ich mir so eine kleine Taschenflasche und dann trinke ich 3 Tage von nur immer einen Schluck. Wir halten stets aktuelle Fachliteratur zum Thema Alkoholismus bereit. Pflegemaßnahmen, dass feste Gespräche vereinbart werden mit der Bezugspflegekraft, dass die Pflegekraft über die Folgen von Alkoholkonsum spricht, Strategien erarbeitet, dass sie weniger trinkt oder gar nicht, was wohl wahrscheinlich aber nicht möglich ist und jetzt auch nicht mehr so wichtig, weil Frau Kiezmann ja einen schweren Tumor hat, der unheilbar ist. Deshalb muss das noch verändert werden. Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen. Doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Weck mich auf und kommt herein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen. Doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Weck mich auf und kommt herein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Weck mich auf und kommt herein. Kaffee? Ja. Ja. Lilly schaut auf den Dienstplan, mit wem sie morgen Spätdienst hat. Oh, nee. Super, morgen spät mit Katharina. Dann fragt sie, wie die Nacht verlaufen wäre. Nichts weiter Besonderes. Alles sei ruhig und friedlich. Sag mal, Stefan. Fragt Dagmar, hat das Krankenhaus gestern noch angerufen? Das Krankenhaus? Na, wegen Jutta. Ihrem CT-Befund. Stefan sagt, es sei ein Fax gekommen. Es sei in der Doku. Leberzirrhose mit Pfortadertrombose, multifokales HCC, Infiltrate eines zellulären, bla bla bla, primäres Leberkarzinom. Na, großartig. Scheiße. Und weiß sie schon Bescheid, fragt Dagmar. Habt ihr mit ihr gesprochen? Nee. Also ich jedenfalls nicht. Wer denn, wenn nicht du? Stefan, Liebster, es dämmert und ich erwarte nichts. Höchstens beim Gehen meinen eigenen Schatten. Das ist eine Reflexresttiefe. Diese kommt durch die Sonneneinwirkungen zur Erde. Unser großer Feuerball ist mit Gasen bestückt und diese sind unser Kernpunkt, das Sonnenglück. Die Gase ruhig nach außen, das ist die Sonne. Sie ist mit schwarzen Löchern durch einen Urknall der Kristalle gemacht. Überhaupt, die ganze Zeitberechnung hängt mit den Winden zur Sonne faszinierend zusammen. Die Sonne dreht sich durch den Kern der Gase und die entstehen durch die Windungen der Sinne. Denn der Schall und das Echo fließen ineinander. Und die Eidechse lässt sie spielen, während Gott die Luftballone von oben mit Gas pulsiert. Sie ist wunderschön, nicht wahr, Vater? Ein altes Sprichwort sagt, sie vergeht wie Rauch im Wind. Wer? Schönheit. Kay wird immer schön bleiben. Man kann sehr schön sein, mein Junge, und trotzdem nichts taugen. Ich hab gesagt, dass du schön bist und er sagt, Schönheit vergeht wie Rauch im Wind. Sagt das dein Vater? Ja, und er meint, man kann schön sein und doch nichts taugen. Dein Vater muss ja ein kluger Mann sein. Dein Vater muss ja ein kluger Mann sein. Ja, ich komme aus einer guten Familie. Darum können sie auch nicht verstehen, was ich gemacht habe. Dass du dich gar nicht schämst. Schönheit vergeht wie Rauch im Wind. Man kann schön sein und doch nichts taugen. Du bist nicht mehr unsere Tochter. Denn zügliche Zungen nehmen keine Pardons ihrer Worte. Heute, Familie, das tragen die mir noch nach. Da war die Mauer weg, da sind sie wieder so reich geworden, dass sie mich verachten und enterben. Hab ich gesagt, von euch will ich doch gar nichts haben. Kommt nicht in die Tüte. Das ist schon eine Tragödie, weißt du, das kannst du mir glauben. Eine ganz große sogar für mich, denn ich habe gelitten. Ja, ich hab gelitten. Was ist das denn? Klaus? Klaus! Oh Gott. Und als ich seinen Kleiderschrank aufmachte, waren da nur noch die leeren Bügel. Oh Gott, nein. Nein. Rosen. Oh, Rosen. Liebe Jutta, es tut mir sehr leid, jetzt wehtun zu müssen, aber ich sehe für uns beide keine Perspektive mehr. Nimm diese Rosen als ein Dankeschön für die guten Zeiten. Ich wünsche dir viel Glück, Klaus. Nein. Nein. Nein. Nein. Oh, oh Gott. Man kann die Paare nicht kitten, die an einem vorüberziehen. Und wenn es ginge, zerspringt die Vase neu. So war es auch mit dem zerbrochenen Krug von Wilhelm Tell. Er ist einfach von den Händen der Menschen zu Boden gefallen und zerbrach. Heute steht er noch im Museum. Die Leute beachten die Daten der Zeit. Sie bricht an. Und ich möchte auf keinen Fall. Der Klaus ist jetzt 87 Jahre alt. Das ist dem, was passiert. Und ich möchte auf keinen Fall. Der Klaus ist jetzt 87 Jahre alt. Das dem, was passiert. Ich würde Selbstmord begehen. Das kannst du mir glauben. Denn wir hatten ein schönes und harmonisches Leben. Ja, er hat geheiratet. Aber nicht mich. Mich nicht. Eine Eifersucht war im i-Tüpfelchen. Und ich ging im späteren meines Ichs auf Knien. An dich. Mit deiner lieben Frau. Habe an euch gedacht. Jetzt gerade eben. Es ist noch dunkel, mir friert. Die Wölfe geben sich einstellig ein und heulen in den Wald. Der Jäger hier, die Schrotflinte knallt. Tot ist der Wolf. Hab eine Bauchlandung gemacht. Hierher. Bin von der Straße aufgelesen worden. Komm mal mit. Hallo, können Sie mich verstehen? Breitengrades. Hat ja ordentlich gedankt, der Bröschen, was? Oh. Stehen Sie mal auf. Komm, stehen Sie mal auf, ja? Wieso auch nicht hier auf mich? Holger, fass mal mit an hier. Aua, nee, komm, Hilfe, hier. Aua. Ja, das ist mir, nee, das ist mir auch. Der Tag neigt sich zu seiner Neige. Der Herbst hat seinen Einlauf genommen und die Weinlese guckt ins Fass. Durch Trompeten hab ich's vernommen, in größter Einsamkeit das hohe C. Diese Pracht entschwunden, die ein schöner Tag uns im Mai gebracht, denn ein kalter Reif hat den Nebel grau. Eine Rose. So wie der Mensch eben sein sollte. Dieses ist die Frau. Der Winter naht. Noch fröstelt sie nicht. Der Pelz, der ist noch nicht in Sicht. Stefan soll am Donnerstag wieder erscheinen. So ganz, wie er im Buche steht. Es ist nicht nur sein Charakter, sondern auch sein Aussehen. Da kann man nur sagen, der zweite Gott. Kommt Stefan heute? Feierabend, Feierabend. Guten Abend, gute Nacht. Komm herein und lass dir sagen, was du heute Abend machst. Dagmar sagt, sie habe ein Amt für Stefan. So, so. Was denn? Das Team hätte beschlossen, dass du ihr das heute sagen musst. Dass ich wem was sagen muss? Jutta. Bei uns, sagt Dagmar, kann sie nicht bleiben bis zum Ende. Und Lilly sagt, dass man ihr in der nächsten Woche einen Platz im Hospiz suchen wird. Wegen dem Tumor, Palliativpflege. Mein Stern, freue mich einfach, freue, dass du heute Abend wieder Dienst hast. Hier, wo ich oft an dich denke, ist mein Zuhause geworden. Weil es dich gibt, liebe ich dich. Du bist mein Pfleger. In einem Satz. Ich liebe dich genauso wie du deine Frau. Jutta? Jutta? Stefan persönlich auch Frau. All das, was ich dir gebe für uns, ist von Anstand beflügelt. Im höchsten Maße meiner selbst. Jutta? Bist du schon im Bett? Hallo? Der Einbau der Küche ist sehr interessant. So wie bei Mann und Frau. Einer lernt vom anderen wie ein System. Und dieses zu addieren ist schon eine großartige Sache. Oh. Nee, bleib sitzen. Ich heb schon auf. Hier. Komm, wir rauchen eine. Ich wollte mal was mit dir besprechen. Gestern habe ich 6-7 Mark verdient. Gestern habe ich 6-7 Mark verdient. Ich bringe jedes Mal dem Stefan Geld mit. Ich bringe jedes Mal dem Stefan Geld mit. Hat ein Kuvert, wo er es reinpackt für die Reise, damit wir schön verreisen können. Damit wir schön verreisen können. Jutta, hör mir doch mal zu. Lieber Stefan nebst seinem Frauchen. Heute ist der 23. Mai. Es sind nur noch etliche Tage, dann geht euer Flug nach Italien los. Reisen ist einfach schön. Auch ich freue mich mit euch, dass ihr Europa kreuzt. Ich nehme an, von Tegel oder Tempelhof? Sie haben fast 5 Kilo Übergewicht. Das weiß ich selber, das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Na los, Jutta, komm, zack, zack. Ja. Komm, schneller. Was möchten Sie trinken? Für uns Champagner, bitte. Oh, ja. Gerne. Das Quartier geht bei der Strecke des Busfahrers in Ordnung. In der Rezeption liegen die Dokumente für euch beide vor. Und sie werden herzlichst in dem fernen Land willkommen geheißen. Jutta, jetzt hör mal zu. Jutta. Jutta, ich brauche nicht zu sterben, wa? Vor drei Tagen. Heute Morgen ging es mir gleich eine Luftmangel. Ich brauche nicht zu sterben, was? Gott sei Dank. Aber vor 3 Tagen. Luftmangel. Lilly hat gestern gesagt, so kenne ich dich ja gar nicht, dass du keine Zigarette willst. Und Stefan hat einmal gesagt, Jutta, wir machen uns Sorgen. Benvenuto, signore Stefano Schröder. Benvenuta e signorina... Signora, Jutta Schröder. Ah, e Sie haben reserviere una camera mit King Size Bett. Un letto doppio? Sì. Exactamente preciso. Congratulazioni. Gleich werden die Koffer und Reiseutensilien und Führer auf den Tisch gelegt und ruhen gelassen. Jetzt wird erstmal die Umgebung beliebäugelt. Italia. Non dai modo di trovarti mai. Durch die offenen Fenster von der Straße her laute Musik. Ist Urlaub. Des Abends geht ihr dann in ein schmackhaftes Lokal inmitten einheimisch gediegener Bürger und lustiger Touristen mit bunten Wimpeln. Alla tavola ci sono posti liberi. Was sagt sie? An dem großen Tisch ist da noch was frei? Hallo, Kleine. Klaus, was machst du denn hier? Jutta, ich konnte dich einfach nicht vergessen. Ich habe immer nur dich geliebt. Ich dich auch. Sehr. Und wer ist das? Hä? Das ist Stefan. Er hat sich um mich gekümmert. Hallo, Klaus. Tag, Stefan. Angenehm. So lässt sich das aushalten. Ja. Schmeiß mal die Sonnenmilch rüber. Hier. Hopp. Dreh dich mal um, Kleine. Ich creme dir den Rücken ein. Oh. Und ich die Beine. Kleine Fußmassage gefällig? Es ist ja ein Service. Jutta, also, Jutta, ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass... Jutta. Nochmals, nach einer langen Nacht. Sie war sehr aufschlussreich für mich und ohne absonderlich zu sein. Es kam zu Nichtigkeiten und Illusionen, Fragwürdigkeiten der Zeit mit besehen. Im Großen und Ganzen geht alles von selbst. Es wird, es geht schon. Wenn die Veilchen erblühen und der Flieder und wieder die Rosen. Die Botanik ist mit das Feinste im ganzen Land. Da schreiten die Leute zum Kirchturm hinauf. Auch blicken sie zum Tal hinunter. Die Sternlein und Sonnen geben sich die Hand. Auch der Astronaut hat noch Zeit. Der Werdegang ist auf Weiteres abzusehen. Wenn ich ans Radio mit dir zusammenschreibe. Wenn ich ans Radio mit dir zusammenschreiben könnte, das wäre für mich eine tolle Sache. Für mich in meinem Herzen und in meiner Seele. Dann würde ich seelisch wieder richtig gesund werden und würde. Ich glaube schon, dass ich anerkannt bin. Jutta, hör doch mal. Ich muss dir was sagen. Lieber Stefan, eigentlich gab es heute keine Zwischenfälle. Ich gehe erleichtert zu Bett, wenn die Zeit ruft. Im Moment höre ich Hörfunk. Sie bringen ihn bis in den späten Abend hinein. Es ist einfach schön. So manches Mal möchte man in den Rundfunksender hineinkriechen. Aber ihn nur hören ist auch schön. Hier habe ich gezeichnet. In den Turm, da kann man auch hinein. Das da sind Köpfe ohne Körper. Sie besichtigen den schiefen Turm von Pisa. Links. Liebesbriefe ans Personal von Anna Pein. Mit Texten von Jutta Kietzmann, der dieses Stück gewidmet ist. Jutta starb im Februar 2011 in ihrer Wohngemeinschaft. Es sprachen Jutta Elter, Margit Bendukat, Jutta Jung, Katrin Angerer, Stefan, Andrea Schmidt, Klaus, Urs Fabian Winiger, Sprecherin Nele Rosetz, Lilly, Larissa Fuchs, Dagmar, Astrid Meierfeld, sowie Rainer Hohmann, Hans-Martin Stier, Tom Zahner, Sibylle Jacqueline Schettwill, Ulrich Marx, Therese Dürrenberger, Dorothea Walder, Heinrich Giskes, Volker Lippmann, Arvet Birnbaum, Robert Dölle, Daniel Schüssler, Max Tuveri, Susanne Marie Kobelka, Lilli Wasser, Maja Sesin-Suwak und der Berliner Mädchenchor. Technische Realisation: Brigitte Angerhausen, Werner Jäger und Barbara Göbel. Musik: Sabine Wortmann. Regieassistenz: Marian Kaiser. Regie: Oliver Sturm. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013.